Der hat ja Geburtstag, ja, das ist doch einfach schlecht. Ich würde wirklich erstmal anschließen. Und ich würde sagen, erstmal auf die Flaschen. Prima. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Jedes Jahr zur gleichen Zeit, wenn im Frühling die Blüte treibt, feiere ich, wenn man mich noch lässt, jenes Adolfs Wiegenfest. Er war eine echte Persönlichkeit, wir bräuchten ihn heut in dieser Zeit. Drum sage ich's mir und anderen dann, ein Hoch auf Adi, den Ehrenmann. Ich feier heut Adis Ehrentat. Ich feier heut Adis Ehrentat. Weil ich den Adolf gerne mag. Weil ich den Adolf gerne mag. Den finde ich stark, er ist okay. Von wegen, das ist alter Schnee. Immer wieder zum 20. April, la, la, la. Ob man sich freut oder ich es nur will, la, la, la. Erinnern sich viele Leute in diesem Land, la, la, la. An die goldenen Jahre seiner glücklichen Hand. Er hat auf sein Volk geachtet und die Spitzbubis verachtet. Ein Dreifach hoch, dass es jeder vernimmt. Ich trinke auf Adi das Geburtstagskind. Ich feier heut Adis Ehrentag. Ich feier heut Adis Ehrentag. Weil ich den Adolf gerne mag. Weil ich den Adolf gerne mag. Den finde ich stark, der ist okay. Von wegen, das ist alter Schnee. Mal ganz ehrlich, wer in diesem Land kennt schon den Geburtstag von Willy Brandt, von Rudi Scharping und Helmut Kohl. Doch den einen, ja, den kennt man wohl. Ist er auch schon ein paar Jahre tot? Man merkt es täglich, das Land ist in Not. Komm, war er fort, ging alles verquer. Ich wünsche mir den Onkel Adi her. Ich feier heut Adis Ehrentag. Ich feier heut Adis Ehrentag. Weil ich den Adolf gerne mag. Weil ich den Adolf gerne mag. Den finde ich stark, der ist okay. Von wegen, das ist alter Schnee. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Am Anfang hatte er es schwer, war ja doch revolutionär. La, la, la. Es brachte ihn sogar in Haft, la, la, la. Die sogenannte reaktionäre Kraft. Doch ändert oft auch in der Politik sich radikal das weltliche Geschick. Es hatte dann in reiferen Tagen seine Parteiführung den Staat getragen. Ich feier heut Adis Ehrentag. Ich feier heut Adis Ehrentag. Weil ich den Adolf gerne mag. Weil ich den Adolf gerne mag. Den finde ich stark, ist okay. Von wegen, das ist alter Schnee. Er hat die Genossen staatlich integriert und diesen Staat vollkommen repräsentiert. Die Regierungschefs heutzutage sind blass und blutleer, ohne Frage. Während sie heucheln, sprachen noch Fraktur. Von Geld hier war bei ihm keine Spur. Doch schau ich mir heute Politiker an, dann sehne ich mich nach dem Austria-Mann. Ich feier heut Adis Ehrentag. Ich feier heut Adis Ehrentag. Weil ich den Adolf gerne mag. Weil ich den Adolf gerne mag. Den finde ich stark, der ist okay. Von wegen, das ist alter Schnee. Er war immer redlich und legal, für uns sein Vorbild allemal. Und ein Patriot mit feinem Nerv, das war ein Mann, der Dr. Adolf Scherf. Wer war Dr. Adolf Scherf? Wer war Dr. Adolf Scherf? Wer war Dr. Adolf Scherf? Dr. Adolf Scherf, österreichischer Politiker, geboren 1890 in Nikolsburg-Mähren, Rechtsanwalt. War 1918 bis 1934 Sekretär des Präsidenten des Nationalrats. 1933-34 sozialdemokratisches Mitglied des österreichischen Bundesrats. 1934, 38 und 44 war er in Haft. 1945 wurde er Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und im April 1945 Staatssekretär. Seit Dezember 1945 auch Vizekanzler. Dr. Adolf Scherf war Mitglied des Büros der 5. Internationale und wurde 1957 österreichischer Bundespräsident. Und dieser gute Mann wurde geboren am 20. April. Wen soll man denn sonst an diesem Tage feiern, oder? Ich feier heute Adis-Ehrentag. Ich feier heute Adis-Ehrentag. Weil ich den Adolf gerne mag. Weil ich den Adolf gerne mag. Den find ich stark, der ist okay. Von wegen, das ist Alter. Von wegen, der wär Alter. Von wegen, er bleibt alter Schnee.